heißt du denn? Wie heißt du denn? Ich heiße Magdalena. Na sowas toll, na sowas toll. Das ist ja wunderbar. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Mir geht's fantastisch, danke. Na sowas toll, na sowas toll. Das ist ja wunderbar. Was magst du denn? Was magst du denn? Orangensaft und Kuchen. Na sowas toll, na sowas toll. Das ist ja wunderbar.